Der Präsident der Arabischen Republik Syrien, Bashar al-Assad, richtete am 3. Oktober ein Beileidstelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin äußerte er im Namen des Volkes und des Präsidenten der Arabischen Republik Syrien, dem Marschall Kim Jong-un, der Regierung der DFRK, ihrem Volk und den Opfern sein tief empfundenes Beileid dazu, dass jüngst der Bezirk Nordhamgyong in der DFRK großen Verlust an Menschenleben, Vermögen und Unterbau durch Hochwasser erlitten hatte. Der syrische Präsident drückte dem von der Katastrophe heimgesuchten freundschaftlichen koreanischen Volk Mitleid und Solidarität aus. Zum Schluss gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass die DFRK unter der klugen Führung von Genossen Kim Jong-un die Bewährungsprobe bestehen und weiterhin den Aufbau beschleunigen und die Entwicklung nehmen wird.